Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax vom FSK und von Radio Lotte zur März-Ausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Es lohnt sich, auf Reisen zu gehen, nicht zuletzt deswegen, weil man auf Reisen Dinge entdeckt, auf die man sonst nicht gestoßen wäre. Dinge, bei denen es sich lohnt, sie von einer Reise mitzubringen und wieder zu Hause angekommen in die eigenen Kontexte einzufügen. So soll es in dieser Wutpilger-Ausgabe sein. Als ich kürzlich in Wolfsberg in Kärnten verweilt habe, da bin ich gestoßen auf ein liebevoll gestaltetes Magazin, ein Magazin mit dem Namen Tortuga. Tortuga ist ein Graz-basiertes Magazin zwischen Kunstmagazin, Literaturmagazin, theoretisch-wissenschaftlichem Magazin, wobei all diese Kategorisierungen vermutlich unzureichend sind. Jede der Ausgaben von Tortuga versammelt Reflexionen zu einzelnen Begriffen. Bisher erschienen sind 3 Ausgaben zu den Begriffen Grenze, Lärm, Körper. Über sich selbst sagen die Macherinnen von Tortuga: Tortuga ist ein Experiment. Jede Ausgabe ist eine Momentaufnahme und versammelt unterschiedliche Gedanken und Perspektiven. Tortuga versteht sich als Prozess des kritischen Schaffens, der in verschiedener Form sichtbar, hörbar, erfahrbar wird. Tortuga folgt dem Impuls einer Unruhe, einer Unzufriedenheit, die mit dem Wunsch einhergeht, das Gegebene als veränderbar anzusehen. Tortuga wirft Themen auf, die uns wichtig sind und von denen wir überzeugt sind, dass ihre Relevanz über unsere eigene Befindlichkeit hinausgeht. Tortuga entsteht durch das Zusammenwirken verschiedener Menschen, die im Spannungsfeld von individuellen Interessen und kollektiven Vorstellungen experimentieren. Tortuga ist ein Forum abseits von Effizienz und Verwertbarkeit, ein Freiraum für das Stille, Verrückte, Brave und Wilde. Soweit die Selbstbeschreibung des Tortuga-Magazins. Ich selbst habe hier die 2. Ausgabe von Tortuga vor mir liegen, eine Ausgabe zum Begriff des Lärms. Und in dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge sollt ihr einige Inhalte aus dieser Ausgabe zu Ohren bekommen. Das lohnt sich nicht nur deshalb, weil Lärm ein ausgesprochen auditives Thema ist, sondern auch, weil das Magazin selbst einen extra gefertigten Musiksampler enthält und weil Katharina Pressel, eine der Macherinnen des Magazins, als Ergänzung zu dieser Ausgabe ein kleines Hörstück produziert hat. Freut euch also über eine Stunde mit Reflexionen zum Lärm. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Thank you. Lärm ist das Geräusch der anderen. Kurt Tucholsky. Lärm kommt von außen, dringt in den Körper, den persönlichen Bereich ein, wirkt irritierend, störend, zerstörend. Der Mensch kann die Ohren im Gegensatz zu den Augen nicht verschließen. Der Körper ist dem Geräusch ausgesetzt. Lärm ist negativ konnotiert. Gesellschaftliche und kulturelle Konventionen sehen in Lärm ein Problem, dem entgegengearbeitet und das unter Kontrolle gebracht werden muss. Doch liegt es einerseits in der persönlichen und subjektiven Bewertung, was als Lärm empfunden wird, und andererseits auch daran, ob man diese Klassifizierung im konventionellen Sinne als negativ beurteilt. Was passiert, wenn Lärm angeeignet wird, wenn der Mensch sich von der passiven Rolle des Ausgesetztseins in eine aktive Rolle begibt? Lärm bedeutet so viel wie lautes Geräusch, großes Aufsehen und leitet sich etymologisch von Alarm ab, das auf das italienische Allarme, zu den Waffen zurückgeht und konkret ein Warnsignal bezeichnet. Alarm wird damit zu einem gerichteten Laut, während Lärm ungerichtet und breit gestreut ist. Historisch ist es phasenweise auch mit Aufsehen, Auflauf, Aufruhr gleichbedeutend. Damit ist Lärm nur vordergründig ein rein akustisches Problem. Lärm ist ein Alltagsgeräusch, das auf Bewegung, Dynamik, Umbruch verweist und somit gleichermaßen störend, wie notwendig und letztlich unvermeidbar ist. Lärm kann mit Beunruhigung assoziiert werden. Baulärm etwa stört geregelte Alltagsabläufe, wie der Lärm von Trillerpfeifen bei Demonstrationen auf die Sache der Demonstration aufmerksam macht. Lärm ist Widerhall einer Präsenz, die sich lautstark artikuliert, die Aufbau, Umbruch und Zerstörung zugleich bedeutet, die aber vor allem eines nicht bedeutet, nämlich Stillstand. Lärm in diesem Sinne ist Bewegung, ist das Echo von Bewegung, ist arrhythmische Welle, Störung, Interferenz, Konfrontation. Folglich steht Lärm in krassem Widerspruch zu gegenwärtigen, glatt harmonisch-melodiösen Weltbildern. Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen. Ich fand es innerlich unmöglich, über die Angelegenheiten des Hofes, die Vorkommnisse im Parlament oder was sie sonst wollen, ein Urteil herauszubringen. Und dies nicht etwa aus Rücksichten irgendwelcher Art, denn sie kennen meinen bis zur Leichtfertigkeit gehenden Freimut, sondern die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Unerträgliche Leere, die mit Zeug gefüllt werden muss. Ungenießbare Worte, die mit dem immer gleichen Zeug gefüllt werden, das betäubt, das uns vor dem anderen, dem Fremden bewahrt, das uns vor jenem beschützt, was das andere ist, was wir erst erfahren müssen. Das auch in der Lage ist, uns zu überfahren, uns zu überwältigen, uns in die tiefsten Tiefen zu stürzen und in die höchsten Höhen zu tragen. Wir suchen den Schutz davor. Wir suchen die Befreiung. Denn tatsächlich wollen wir von der Leere, der totalen Freiheit der Leere, befreit werden. Uns ist die Betäubung Freiheit geworden, oder schlimmer noch, sie gibt uns Sicherheit. Sie gibt uns die Sicherheit, nicht mehr die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen erfahren zu müssen. Und so gleiten wir eingelullt in die Wattigkeit immer gleicher Konservenmusik, immer gleicher Gerüche, freundlicher Umgangsformen und konzilianter Meinungsäußerung, glatt polierter Oberflächen der Gegenstände in unserem zunehmend standardisierten Körper durch die Räume des Alltags. Wir müssen uns nicht mehr mit dem Erscheinen des Fremden, dem Hereinbrechen des Anderen, dem Lärm des Unbekannten behelligen. Aber zugleich, wer kennt heute noch die Stille? Vielmehr blenden wir uns mit dem Schein des Gleichmäßigen. Das Fremde ertrinkt, oft genug im eigentlichen Sinne des Wortes, alles andere wird, wenn nicht ausgeblendet, überspielt. Es wird angeglichen an das Spiel des Alltags, das rhythmisiert, getaktet, strukturiert ist, das stets nur die eigene Innenperspektive als die gültige anerkennt und zugleich von allem anderen Besitz ergreift. Es gleicht das andere an sich an. Es verschlingt und verdaut alles, das es zu fassen bekommt. Im Alltag spinnt die Hölle desgleichen ihre Fäden, die durch ihre rhythmische Taktung undurchdringlich werden. Diese Hölle desgleichen ist zugleich die Hölle des Harmonischen, des Getakteten, der Harmonisierten, in die das Schweigen gleichermaßen wie der Lärm als Unstern hereinbricht. Es ist ein Parasit, der alles durchdringt und sich von allem und jedem ernährt, das er nicht selbst ist. Und er kann nur überleben, solange es das Andere gibt. Es braucht das Andere. Das Andere ist seine notwendige Voraussetzung. Es ist konstitutiv für den Parasiten, der der Alltag ist. Dieser Parasit ist das Mäßigende, das Rhythmisierende, das Taktende. Der Alltag, diese Hölle desgleichen, ist der Raum dieses Parasiten. Es ist ein bis zur Unerträglichkeit harmonischer Raum, in dem die Netten und Freundlichen ihren Platz finden und gestalten, die Welt des Small Talk und des Big Heart. Hier haben weder Kleinmut noch Größenwahn ihren Platz, hier taugen weder Lärm noch Stille, hier wird nicht geschrien, sag doch was. Teile dich uns mit. Durchs Reden kommen die Leute zusammen und nie wieder voneinander los. Der Alltag konstituiert ein parasitäres Verhältnis, in dem jeder von uns wird, wie Parasit ist. Gierig saugen wir und niemals werden wir satt. Es ist der Raum, in den die Stille mit Getöse hereinbricht und der Lärm sich auf leisen Sohlen einschleicht. Gleichzeitig ertragen wir weder den Lärm der Veränderung noch die stille Präsenz des Beharrlichen. Veränderung, ja, aber kontrolliert. Nicht zu schnell, nicht zu langsam soll er sein, maßvoll und befriedet. Den Umbruch betrachten wir aus der Distanz. Den Rausch beschränken wir aufs Wochenende und selbst das leise Rauschen eines möglichen, vorhersehbar, unvorhersehbaren Tagesgeschehens lassen wir außen vor. Wir brauchen die Vorsicht. Wir wollen das Getaktete, das Absehbare. Das Wort- und Musikrauschen des Radios, das Bildflimmern des Fernsehers, die kybernetischen Schleifen sozialer Netzwerke, die besinnte Rhythmik der Sprache, der Musik und des Bildes verlangen von uns Reaktion und Antwort. Wir liefern sie ihnen. Wir besinnen uns mit dem Echo in den Taktungen des Alltags. Wir binden uns ein in die Totalität des getakteten Alltags, der keine Veränderung kennt, der vom Anderen nur so lange lebt, als es das Andere ist, das nie da ist, das stets in einer Verbindung mit dem Alltag steht. Das Andere ist erst durch seine Gegenwart die Hölle. Wir werden erst durch die Anbindung an das Andere zum Sklaven. Wir bringen uns ein. Der Imperativ der Partizipation des Dialogs diszipliniert uns zu willfährigen Subjekten des Alltags. Wir teilen uns mit Wir bringen uns ein, wir kommunizieren, wir antworten, wenn wir gefragt werden und bilden uns unsere Meinung, da es verlangt wird. Kaum noch ertragen wir das leise Rauschen alltäglicher Geräusche, die unkontrollierbar bleiben und uns überraschen. Gleichermaßen halten wir weder die Leere, die Stille, das Schweigen aus, wie wir den Lärm aushalten. Irgendwo im Weltraum ist es bestimmt still. Oder was heißt bestimmt? Möglicherweise. Und still ist selbst bei trüber Sicht auch Ansichtssache. Oder was heißt selbst bei trüber Sicht? Bei Nebel ist es geradezu tosend, zu laut. Irgendwo zwischen kleinen Pünktchen, die zusammen Nebel sind, klein, so wie Fetzen von Wörtern oder Kleidung, nur noch viel kleiner, so wie ich im Weltraum, nur noch viel kleiner, irgendwo dort dazwischen, möglicherweise, habe ich durch die Seiten geblättert und vom Faden die roten Fetzen gefunden. Ich hörte ein Tosen, einen Alarm und den Zufall. Als es vorbei war, dann erst wusste ich, es war leer. Ich wäre so gerne selbst gewesen, hätte so gerne selbst bestimmt. Aber wie auch, wie hätte ich mein Leben selbst in die Hand nehmen sollen bei diesem Lärm? Sagte die Frau, sagte der Hund. Sagten alle im Chor und meinten es trotzdem so. Ich würde verbieten, so etwas zu sagen, wenn es nicht stimmen würde. Ich würde dir nicht verbieten, wenn ich mir selbst bestimmen könnte, selbst zu bestimmen. warum solltest du oder warum sollte ich denn so gerne selbst bestimmen wollen, wenn ohnehin kein Lärm mehr ist und mich alle hören können? Wohin dringt er denn ein? Weil letztens beim Tanzen habe ich ihn in meinen vibrierenden Oberschenkeln gespürt und nach dem Kotzen war er aber noch immer da. Dringt er also nicht mehr aus? Und ein anderes Mal auf der Autobahn war er ganz bestimmt in mir. Meine Ohren waren zu und der Lärm war ganz bestimmt in mir. Und noch ein anderes Mal habe ich im Spiegel ganz bestimmt, oder was heißt bestimmt, eine Blechtrommel leicht links in meinem Brustkorb gesehen. Es ist ein bis zur Unerträglichkeit harmonischer Raum, in dem die Netten und Freundlichen ihren Platz finden und gestalten. Die Welt des Smalltalk und des Big Heart. Hier haben weder Kleinmut noch Größenwahn ihren Platz. Hier taugen weder Lärm noch Stille. Hier wird nicht geschrien. Sag doch was. Teile dich uns mit. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Und nie wieder voneinander los. Wir wollten nie mehr los, anscheinend. Wir haben uns geeinigt, stehen zu bleiben. In einem ständigen Gegen. Und während wir alles wollen, stehen bleiben wollte niemand. Gegensätze und ein Hin und Her und Entwicklungen und Zustände. Ich kann sie mir nicht verständlich machen. Und trotzdem läuft alles darauf hinaus, beständig, wie unser Stehen. Wieso klingt der Lärm des Wiederaufbaus in meinen Ohren gleich wie der des Zerfalls? Alles hat seine Ordnung hier. Seine Ordnung hat mich entweder nicht vorgesehen oder schlimmer noch ordnungsgemäß aussortiert. Ich verlange einen Lärm, den, der Aufruhr ist, und halte mich jetzt, hier, während ich spreche, an einer Säule fest, die nicht nur die Decke über mir stützt. Vielleicht könnte ich mich nicht so fest dagegen lehnen, sodass sie tosend einstürzt, aber ich glaube, ich könnte zumindest loslassen. Sagtest du nicht, wir wollen nie mehr los? Sagtest du nicht, wir stehen nur? Es besteht kein Grund zur Sorge. Es besteht kein Grund zur Sorge. Alles ist doch immer so ein Hin und Her. Vielleicht besser als der Einheitsbrei. Vielleicht schöner als nichts. Vielleicht nichts Schlimmes, nichts Böses. Vielleicht einfach immer große Worte. Vielleicht nicht traurig genug, aber vielleicht ist es ohnehin immer. Bei Lärm oder im Stillen schwierig, etwas zu erfassen. Und wenn das nicht, schwierig, es auszudrücken. Oft, auch wenn ich mich nicht gerade in einem Weltraum der Stille und der Explosionen und der Mini-Nebelstücke hineindenke, auch dann ergibt sich eine Unzulänglichkeit. Eine Unzulänglichkeit beim sich ausdrücken. Ich nehme es mir übel oder mich auf den Arm. Ich komme nicht so richtig. Fetzen aus Wort und Hirn sollen mich trösten. Aber ein Fetzen ist mir zu viel des Putzens, des Aufsaugens, des das, was verschüttet wurde, wieder gut machen. Ich will verlangen, die Unzulänglichkeit zur Nichtigkeit zu erklären. Ich will, dass es nichts macht. Verhasple mich aber auf dem Weg zum zugehörigen Amt. Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, über die Angelegenheiten oder allgemeineres Thema zu sprechen und dabei jeder Wort zu aufzunehmen, während sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig aus ihnen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Es bedeutet nicht nur, alles ausdrücken zu müssen. Es bedeutet, es zu wollen. Es bedeutet nicht, es zu können. Es könnte Lärm sein, könnte Behauptung untereinander, könnte Widerstand, könnte Baustelle sein, könnte Streit sein. Es könnte egal sein, aber wieder ist Lärm. Kein Pol, kein Punkt, kein Pistolengeschoss. Wieder Wappen. Körpern mit Spannungsbögen und Spannungsfeldern und Spannbreiten. Vorstellungen umher und sie sind vertont mit was weiß ich was und erzeugen so etwas, für das glücklicherweise trotz fehlender Beschreibungsfähigkeit ein Begriff existiert. Es gibt nur ein Abgleichen, ein Hin- und Herschieben und womöglich einen Kratzer, der ein Geräusch und eine Spur hinterlässt, die aber bereitwillig lieben, gern, poliert, entfernt, glatt geschliffen werden. Und jeden Tag wird es hell. Nichts aber lichtet sie. Schon gar nicht der Nebel. Höchstens die Hinterkopfbehaarung und die dazugehörigen von vorne gespuckten Töne sagen mir nichts. Oder ich will sie nicht hören. Ich habe hier in den Seiten geblättert. Ich habe das hier gefunden. Weil, was ich verloren habe, kann ich nicht ausdrücken. Und was ich suche, erst recht nicht. Letztendlich stellt sich höchstwahrscheinlich heraus, dass es im Weltraum nicht still oder laut ist, sondern egal. Thank you. Der öffentliche Raum ist ein Bildraum geworden, für den die Flut an immer neuen Bildern Konsequenzen hat. Es vermengen sich verschiedene Formen der Sprache und die der Architektur wird zunehmend durch die immer größeren Logos und Schriftzüge einer Kakophonie der sich wechselseitig übertönenden Werbebotschaften überdeckt. Zwischen Stadtraum und Architektur wird eine neue Schicht aus Zeichen etabliert. Die Übermacht der Zeichen schafft ihren eigenen Kontext, eine Bilderflut der Massenkommunikation außerhalb von Zeit und Raum. In letzter Konsequenz verwandelt sich die Stadt in einen Nichtort, ahistorisch und beziehungslos, ohne eigene Identität. Die vor allem der Werbung dienenden Zeichen und Bilder, die den öffentlichen Raum besetzen, verdrängen diesen, indem sie versuchen, die Aufmerksamkeit auf ihre eigenen Botschaften zu lenken. Immer mehr, immer dichter, immer lauter. Durch ihre Quantität gelingt ihnen das allerdings immer seltener. Sie werden im Wahrnehmungsprozess herausgefiltert. Die einzelnen Botschaften gehen in der urbanen Bilderflut zunehmend unter. Und mit ihnen die Bedeutungen. Allein die Menge macht es unmöglich, alle Bilder zu verstehen. Die Überfrachtung der Welt mit Bildern und Zeichen ist dabei die Grenze der Verträglichkeit für die Rezipientinnen, aber auch die der Sinnhaftigkeit für die Senderinnen zu überschreiten. Wir sind in der alltäglichen Bilderflut längst überfordert, allen Zeichen Bedeutung zuzuordnen. Solch eine Deutungsarbeit ist gar nicht mehr zu leisten. So lösen sich die meisten Zeichen von Bedeutungen. Das, was übrig bleibt, ist ein zu viel an Information, das im weißen Rauschen resultiert. Weißes Rauschen wird im Englischen nicht zufällig White Noise genannt. Es ist laut und leer zugleich. Lärm. Lärm, der stört, soll stören. Selten kurz, zu den Waffen, wenn andere feiern. Zu den Waffen, wenn andere im Neues Frieden finden, regt die Sinne so oder so. Lärm, der von außen. Akustische Steinigung, luftige Aggression, Überlagerung von Unerträglichem. Reibt, treibt in die Enge. Gedanken bersten wie dünnes Glas, drängt sich auf, dringt ein. Lärm, der von innen lähmt schwer. Von Hals bis Brust sitzt ein Unbehagen, wie Kaffee auf leerem Magen. Stellt hastig unlösbare Fragen, ein zähes Ringen. Dann Apotheose in Symbiose. Ich, Lärm, der. Ich muss dir was sagen. Ich muss, so kannst du nicht sein. Ich kann dich nicht lassen. So, wenn alles ganz ruhig ist. Thank you. Ungeheuerliche Unruhe, Grauenhafte Lautheit lastet auf allem Erdenleben. Die Hämmer dröhnen, die Maschinen rasseln, Fleischerwägen und Bäckerkarren rollen früh vor Tag am Hause vorüber. Alle dies entsetzliche Randalieren, dies unaufhörliche Brüllen, Dröhnen, Pfeifen, Zischen, Fauchen, Hämmern, Rammeln, Klopfen, Schrillen, Schreien und Toben. Unaufhörlich läuten zahllose Glocken. Tausend Türen schlagen auf und zu. Tausend hungrige Menschen rücksichtslos gierig nach Macht, Erfolg, Befriedigung ihrer Eitelkeit oder roher Instinkte, feilschen und schreien, schreien und streiten vor unseren Ohren. Ja, es scheint der Lärm das tiefste Charakteristikum des Menschen schlechthin zu sein. Nur der Mensch ist ein von Haus aus schreiendes Wesen. Und er bleibt seiner Wesensart konsequent getreu, bis zu seinem immer noch allzu späten Tode. Er schreit mit seiner gesamten Existenz. Überall, wo Menschen gedeihen, überflüssig und zahllos wie Störe, Kaninchen oder Bandwürmer, allüberall Geschrei und Gelärm, das die Unschuld der schönen Landschaft entweiht. Schnell verbrauchte Bevölkerungen atmen und sterben im Getobe unermesslich anschwellender Riesenstädte. Atmen im Dunst und Gestank der Fabriken, im Abhub der Trottoire, im Staube ihrer kleinen Wohnungen, in der grässlichen Atmosphäre von Ruß, Rauch und Schmutz, die über den Städten liegt. Hunderttausende überarbeitet, überlastet, übermüdet. Nun läutet das Telefon, nun kündet die Hupe ein Automobil, nun rasselt ein elektrischer Wagen vorüber, ein Bahnzug fährt über die eiserne Brücke, quer über unser schmerzendes Haupt, quer durch unsere besten Gedanken. Eine nie endende Kette von Qual und Pein zieht sich durch das Leben aller mit dem Gehirne arbeitender Menschen. Lärm ist ein Kampfmittel der im Menschen wirksamen anti-intellektuellen Seelenmächte gegen die Intellektuellen. Er ist ursprünglich nur verfeinertes Faustrecht und die Rache, die der mit den Händen arbeitende Teil der Gesellschaft an dem mit dem Kopfe Arbeitenden nimmt, dafür, dass er ihm Gesetze gibt. Kultur ist Entwicklung zum Schweigen. Selige Ruhe liegt über allem Vollendeten. Ich werde irgendwem die Taschenuhr stehlen, um mir wenigstens Anwartschaft auf etwas Ruhe im Zellengefängnis zu verschaffen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, eine Sendung, die sich eng an der zweiten Ausgabe der Zeitschrift Tortuga orientiert hat. Ihr hörtet Textauszüge von der Redaktion Tortuga, von Philipp Markus Schörkuber, von Martin Grabner, von Harald Freidel, von Hugo von Hoffmannsthal und von Theodor Lessing. Außerdem hörtet ihr ein Hörstück von Katharina Pressel sowie Musik, die auf dem Sampler zur zweiten Ausgabe von Tortuga zu finden ist. Tortuga ist ein Graz-basiertes Magazin, ein Magazin, von dem bisher 3 Ausgaben erschienen sind. Weitere Infos findet ihr unter tortuga-scene.net, also Scene wie das Fanzine, tortuga-scene.net. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Radio Korax an jedem dritten Sonntag ab 21.30 Uhr, auf Radio Lotte an jedem vierten Donnerstag ab 18 Uhr, beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Lukas Hohlfeld.